Die Konvergenzkriterien. Die bislang größte Erfolgsgeschichte der Europäischen Währungsunion fand in ihrem Vorfeld statt. Das war die Anfang der 80er Jahre beginnende große Konvergenz ihrer Mitgliedsländer in Bezug auf Kosten, Inflationsraten, Zinsen und Staatsdefizite. Diese tatsächlich erreichte Konvergenz war es, die 1999 den völlig friktionsfreien Start der Währungsunion ermöglichte. Maßgeblich dafür war zunächst, dass die D-Mark Anfang der 80er Jahre de facto zur Ankerwährung der EU geworden war, an der die anderen Länder ihre Geldpolitik und indirekt auch ihre Finanzpolitik ausrichteten. Nachdem 1992 mit dem Maastricht-Vertrag die Konvergenzkriterien als Eintrittskarte für die Währungsunion formal festgelegt waren, begann geradezu ein Wettlauf jener Länder, die den Eintritt anstrebten, um diese Kriterien zu erreichen. Bis auf Griechenland ging es dabei auch ziemlich ehrlich zu. Auch in der Währungsunion haben die Konvergenzkriterien als Indikator für Systemspannungen weiterhin große Bedeutung. Kein Land sollte mit einem für seine Wettbewerbsfähigkeit zu hohen Kostenniveau in die Währungsunion gehen. Auch sollten bei Beginn der Währungsunion die Leistungsbilanzdefizite ungefähr ausgeglichen sein. Ein Indikator für die Erfüllung dieser beiden Bedingungen waren spannungsfreie Wechselkursverhältnisse zum Zeitpunkt des Eintritts in die Währungsunion. Hieraus wurde das Wechselkurskriterium abgeleitet. Die Inflationsraten der beteiligten Länder sollten in der Ausgangslage möglichst nahe aneinander liegen. In einem einheitlichen Währungsraum darf es nämlich nur noch eine einheitliche Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus geben. Spannt man Länder mit sehr unterschiedlichen Inflationsraten zusammen, so muss die Europäische Zentralbank entweder eine sehr restriktive Geldpolitik machen, damit würde man den preisstabilen Mitgliedsländern in Form hoher Zinsen unnötige Opfer abfordern, oder die Geldpolitik würde sich eher nach den Notwendigkeiten der Länder mit hoher Inflationsrate richten, dann würde den preisstabilen Ländern eine höhere Inflationsrate als im ehemaligen nationalen Währungsraum aufgebürdet. Das heißt, ohne hinreichende Inflationskonvergenz ist der spannungsfreie Start einer Währungsunion nicht möglich. Fortwährende Inflationskonvergenz ist aber auch eine Bedingung für den erfolgreichen Vollzug einer Währungsunion. Die Verhaltensweisen aller am Wirtschaftsleben Beteiligten richten sich nicht nur an aktuellen Daten, sondern mehr noch an ihren Erwartungen aus. Wenn zum Beispiel Unternehmen über ihre Preispolitik entscheiden, Gewerkschaften ihre Lohnforderungen beschließen oder Private über den Kauf langfristiger Staatsanleihen nachdenken, dann gehen die Erwartungen über die zukünftige Inflationsentwicklung in diese Überlegungen ein. Solche Erwartungen sind, zu Recht, wesentlich stärker von den langfristigen Erfahrungen der Vergangenheit als von der gerade aktuellen Entwicklung geprägt. Deshalb forderten die Anleger in den 90er Jahren für deutsche langfristige Anleihen weniger Zinsen als für französische Anleihen, obwohl damals die Inflationsrate in Frankreich zeitweise niedriger war als in Deutschland. Erst dann, wenn eine bestimmte Tendenz längere Zeit anhält, passen sich die Markterwartungen der Teilnehmer allmählich an. Deshalb ist die Annäherung der langfristigen Zinsen ein wichtiger Indikator dafür, ob sich die Inflationserwartungen angenähert haben und damit inflationstreibende Verhaltensweisen in den ehemals stärker inflationierenden Ländern abgebaut haben. Je größer die Finanzprobleme eines Landes sind, desto stärker ist die Versuchung, finanzielle Lücken durch eine Politik des leichten Geldes zu schließen. Deshalb stellen Staaten mit unterschiedlichen finanziellen Verhältnissen auch unterschiedliche Forderungen an die Geldpolitik. Selbst bei vergleichbarem Sparwillen haben Staaten je nach dem Umfang ihrer in der Vergangenheit aufgelaufenen Verschuldung ganz unterschiedliche langfristige Finanzprobleme. Die aktuelle Staatsverschuldung von gegenwärtig rund 80% des BIP kostet den deutschen Staat jährlich rund 75 Milliarden Euro Zinsen. Diese Zinsen beanspruchen rund 3% des deutschen Sozialprodukts, beziehungsweise 14% des Steueraufkommens. Italien mit seiner Staatsschuld von aktuell 120% des BIP hat Zinsausgaben in Höhe von 4% des BIP. Für Griechenland belaufen sich die Zinsausgaben auf 7% des BIP. Es ist ganz klar, dass unter solchen Bedingungen die Versuchung steigt, die staatliche Schuldenlast, zum Beispiel durch etwas mehr Inflation, abzumildern. Deshalb ist der Schuldenstand des Staates im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ein wichtiges Konvergenzkriterium. Der Schuldenstand eines Landes spiegelt die finanzielle Solidität vergangener Jahre wider. Die aktuelle Solidität der Finanzpolitik kann besser am laufenden Defizit des Staates im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gemessen werden. Dies geschieht anhand des Konvergenzkriteriums Defizitquote. Bemerkenswert war, dass alle Kandidaten für die Währungsunion im Verlauf der 90er Jahre erhebliche Konvergenzfortschritte machten. Der bis 1998 erzielte Konvergenzerfolg war staunenswert und konnte Anlass sein für begründeten Optimismus. Allerdings gab es keine Garantien und keine institutionellen Vorkehrungen, dass dies auch nach Eintritt in die Währungsunion so positiv weitergehen würde. Skeptische Stimmen, die sich damals auch in großer Zahl meldeten, können durch die Entwicklung der letzten 10 Jahre ihre Skepsis bestätigt sehen. Die Geschichte allerdings, auch die Wirtschafts- und Währungsgeschichte, entwickelt sich nur nach vorne. Die Möglichkeit, zurück auf Null zu gehen, ist historischen Ausnahmefällen vorbehalten.